Mit drei kleinen Kniffen können Menschen mit kurzen oder milden Verstopfungsphasen ihren Darm wieder so ermutigen, dass er sich entängstigt und an die Arbeit geht. Erstens, es gibt etwas zu essen, was unsere Darmwand ein bisschen anstupst und zur Arbeit motiviert: Ballaststoffe. Sie werden nicht im Dünndarm verdaut und können so im Dickdarm freundlich an die Wände klopfen und Bescheid sagen, dass jemand da ist, der weiter transportiert werden möchte. Die besten Ergebnisse liefern Flohsamenschalen und die etwas netter schmeckenden Pflaumen. Beide beinhalten nicht nur Ballaststoffe, sondern auch Wirkstoffe, die mehr Flüssigkeit in den Darm ziehen. Dadurch wird das Ganze geschmeidiger. Es dauert etwa 2 bis 3 Tage, bis man die volle Wirkung merkt. Ballaststoffe bringen wenig, wenn man nicht genug trinkt. Ohne Wasser sind sie nur feste Klumpen. Mit Wasser quälen sie auf zu Spielbällen. Dann hat die gelangweilte Darmmuskulatur auch etwas zu tun, während das Hirn auf den Flugzeugbildschirmen Filme guckt. Zweitens. Viel trinken muss nur, wer wirklich Wasser braucht. Trinkt man schon genug, bewirkt man keine Besserung, wenn man noch mehr trinkt. Ist aber im Körper zu wenig Flüssigkeit vorhanden, ist das anders. Dann zieht der Darm mehr Wasser aus dem Nahrungsbrei. Das wiederum macht den Stuhlgang härter. Kleine Kinder verdampfen bei hohem Fieber oft so viel Körperwasser, dass ihre Verdauung dadurch ins Stocken kommt. Wer lange im Flugzeug sitzt, verliert ähnlich viel Flüssigkeit. Man muss dafür nicht mal schwitzen. Es reicht schon eine sehr trockene Umgebungsluft, die unser Körperwasser ganz unauffällig aufnimmt. Man merkt das manchmal erst an einer trockenen Nase. In solchen Fällen sollte man versuchen, mehr zu trinken als gewohnt, um auf den üblichen Pegel zu kommen. Drittens. Tu dir keinen Zwang an. Wenn man aufs Klo muss, sollte man wirklich gehen. Vor allem, wenn man mit seinem Darm klare Zeiten abgemacht hat. Wer immer morgens auf Toilette geht und auf Reisen zur selben Zeit den Drang unterdrückt, verletzt ein stilles Abkommen. Der Darm möchte seine Arbeit nur plangerecht abwickeln. Den Stuhlgang zu unterdrücken, kann nach ein paar Tagen zu Verstopfungen führen. Wer also noch einen einwöchigen Campingurlaub vor sich hat, überwinde die Angst vor dem Plumpsklo, bevor es zu spät ist. Viertens. Probiotika und Präbiotika. Lebende gute Bakterien und ihr Lieblingsessen können einem müden Darm neues Leben einhauchen. Wir werden später noch einmal auf sie zu sprechen kommen. Fünftens. Extraspaziergänge? Das ist nicht unbedingt erfolgreich. Wenn man sich plötzlich weniger bewegt als sonst, kann es zu einem trägeren Darm kommen. Das ist richtig. Bewegt man sich allerdings wie immer, bewirkt ein Spaziergang mehr oder weniger auch kein Verdauungsnirvana. Studien zeigen, dass erst stark beanspruchender Sport wieder eine messbare Wirkung auf die Darmbewegung hat. Wer sich für Unkonventionelles interessiert, kann das Schaukelhocken ausprobieren. Man sitzt auf der Toilette und beugt den Oberkörper vor bis zu den Oberschenkeln und bewegt ihn dann wieder zurück in die aufrechte Sitzhaltung. Das wiederholt man ein paar Mal und dann sollte es klappen. Wenn eine Verstopfung ganz plötzlich kommt oder ungewöhnlich lange dauert, sollte man immer zum Arzt gehen. Vielleicht versteckt sich hinter allem ein unerkannter Diabetes oder ein Schilddrüsenproblem oder wir sind geborene Langsamtransportierer.